Hallo, meine Magic Man. Hier ist er wieder, euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Video kommt heute ein bisschen früher, weil ich habe noch einen prall gefüllten Tag. Ich hatte ja für meinen Freund hier seinen PC geupdatet quasi. Und jetzt fahre ich ihn mal besuchen. Er hat hier ein bisschen außerhalb von uns, also 110 Kilometer von hier, sich ein Haus gekauft. Und ich bringe ihm jetzt den Rechner, weil ich auch mal gucken möchte nach langem, wie er lebt, und ihn einfach mal besuchen. Und dann wollen wir noch ein bisschen grillen und einfach einen schönen Tag ein bisschen verbringen. Und natürlich auch den Rechner nochmal testen. Ich habe den ja ein bisschen übertaktet, damit er mit der neuen Grafikkarte, der Prozessor, also dass der neue Prozessor die Grafikkarte richtig anfüttern kann. Und jetzt wollen wir das dann nochmal testen, ob das auch wirklich rockstable ist. Ich habe das hier schon mal angerissen bei mir, funktioniert. Bei ihm werden wir das dann nochmal fortsetzen. Und ja, freue ich mich drauf. Dann können wir vielleicht noch mit der Übertaktung noch ein bisschen Feintuning machen. Weil in dem Thema bin ich halt auch drin. Ich weiß halt, wie das funktioniert. Ist halt so, bei 4,4 GHz auf dem 4-Kern-Prozessor ist es so, hat er bei PUBG fast 100% CPU-Auslastung. Ich habe es jetzt auf 4,6 GHz übertaktet. Und jetzt hat er nur noch 88, 85% Auslastung. Und damit sind die Frame-Times dann schon glatter, sodass er seinen 144-Hertz-Monitor dann auch vernünftig ausnutzen kann. Das ist gerade bei dem Spiel wichtig, dass der Flow halt einfach stimmt. Und das schleifen wir gleich im Detail bei ihm dann noch ein bisschen ein, werden schön grillen und uns vielleicht auch nochmal in den Pool legen. Und deswegen mache ich das Video jetzt schon fertig und ich werde es dann auch gleich für euch aktivieren, sodass ihr das quasi jetzt schon sehen könnt. Und bin auch mal gespannt, wie das um diese Zeit ankommt, ob das um Sonntag um diese Zeit überhaupt schon irgendwer guckt. Aber wir werden es danach wissen. Ja, Sport fällt dementsprechend heute leider flach. Heute wäre Beine dran. Hätte ich auch gerne gemacht, hätte ich auch richtig Bock drauf. Also ich habe wirklich Power in den Beinen, ist gut erholt. Allerdings ist es so, wenn ich dann wieder hier sein werde, dann wird es ungefähr 18 Uhr durch sein. Also bestimmt 19, 20, 21 Uhr. Ich will mich da gar nicht auf eine Stunde festlegen. Und dann ist das Gym, wie gesagt, Sonntag um 18 Uhr zu. Worauf ich mich aber schön freue, ich habe die Hummel rausgeholt aus der Garage, schön gewaschen. Und dann gibt es gleich einen schönen Ride. Das heißt, ist die Hummel warm, wird Coach Magic sie richtig ausfahren. Ich habe schon Bock. Es macht wirklich Freude. Muss natürlich auch aufpassen, dass man sich kein teures Bild einfängt, aber da bin ich ja, ne? Der Captain ist an Deck. Ja, Männer, Thema des heutigen Videos ist hochinteressant. Ihr habt mir in den Kommentaren, nicht nur einer von euch, mehrere von euch haben mir einen hochinteressanten Artikel zukommen lassen und den möchte ich unbedingt mal mit euch teilen. Und was mich auch verwundert hat, muss ich sagen, dass diese Art von Thema in den Mainstream-Medien publiziert wurde. Und deswegen seht ihr mich auch wieder in diesem kleinen Fenster. Ich werde das hier gleich aktivieren. Und dann möchte ich diesen Artikel mit euch allen gemeinsam mal durchgehen. Den sollte jeder mal, das sollte jeder mal gehört haben, jeder mal gelesen haben. Ich werde auch den Artikel dann im Anschluss hier natürlich wieder unter dem Video in der Infobox verlinken, sodass ihr den Artikel dann mit euren Freunden teilen könnt, bei denen ihr der Meinung seid, die sollten sich vielleicht mit den Themen auseinandersetzen. Ihr könnt natürlich auch gerne mein Video teilen. Mir reicht es aber auch, wenn ihr den Artikel teilt. Also mir geht es wirklich um die Message, mir geht es nicht um mich. Also könnt ihr mich rausnehmen aus der Gleichung und einfach den Artikel teilen, wo ihr Freunde und Bekannte habt, bei denen ihr der Meinung seid, die sollten das wirklich mal gelesen haben und sich da mal in einer ruhigen Minute mal einfach mal eine Stunde darüber nachzudenken und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Das ist also, die Message ist wirklich wichtig. Ich blende das mal ein und dann schauen wir uns den Artikel mal gemeinsam an. So, jetzt muss ich erstmal nochmal einen Schluck Wasser trinken. So, veröffentlicht wurde das im Stern. Und da, also ich werde die Seite dann noch, wie gesagt, hier unten in der Infobox verlinken, in der Rubrik Gesellschaft. Und Stern Plus, also gegen seinen Willen, Stealthing Protokoll. Vater Widerwillen, so wurde Alex M. das Opfer einer sexuellen Intrige. Ich habe da viel zu sagen, ich könnte schon vorweg wahnsinnig viel sagen, ich habe es ja schon gelesen, aber wir wollen es erstmal gemeinsam durchgehen, wir wollen es erstmal auf den gleichen Wissensstand bringen. An dieser Stelle nochmal danke, dass ihr das, also es war nicht nur einer von euch, es waren mehrere, dass ihr das hier in den Kommentaren geteilt habt, weil ich finde es wirklich interessant. Lasst uns mal durchschauen. Ist auch ganz aktuell vom 7.8.2020. Eine Frau verführt einen jungen Mann und wird schwanger. Nein, eine Frau verführt einen jungen Mann, Punkt, und wird schwanger, Punkt. Unfall, sagt sie, Absicht, sagt er, und fühlt sich von Gesetz und Gesellschaft im Stich gelassen. Sie stand mit einer Flasche, also dieser, der Autor oder der Verfasser von diesem Artikel ist hier Andreas Albes. Sie stand mit einer Flasche Rotwein vor seiner Tür, trug Jeans, ein leichtes Oberteil, nichts Übertriebenes. Sie sah gut aus. Er öffnete die Flasche, holte Gläser, sie schenkte ein. Schon die ersten Schlucke stiegen ihm zu Kopf. Er war im Marathontraining, hatte seit Wochen keinen Alkohol getrunken. Alex M. erinnert sich, wie sie noch auf dem Sofa begann, sein Hemd aufzuknöpfen. Sie sei so vehement, so fordernd gewesen, wie er es noch nie bei einer Frau erlebt hatte. Dazu ihre Sprache, ein wenig vulgär. Nach dem dritten Glas Rotwein war er fast nackt. Sie bewunderte seinen trainierten Körper, zog ihn ins Schlafzimmer. Es war nicht schwer zu finden in seiner Studentenwohnung. Auch im Bett habe sie das Kommando behalten, sagt er. Na, das ist schon ziemlich beta, aber so war es. Nur, dass sie einen Regenschirm benutzen würden, darauf habe er bestanden. Er kramte es aus dem Nachtkästchen hervor, streifte es über, dann setzte sie sich auf ihn. Okay, wir haben ja also ganz klar den Fall, dass eine Frau die Führung übernimmt. Also sie hat ihn quasi mit Alkohol sich wohlgefällig gemacht und die Führung übernommen. Also ich muss wirklich sagen, jetzt mit meiner heutigen Erfahrung, Alkohol ist ein ganz gefährliches Thema. Wirklich ein ganz, ganz gefährliches Thema. Früher habe ich auch Vollkontakt genossen und habe mich ordentlich in meiner Sturm- und Drangzeit, sage ich mal, so Mitte 20, da habe ich auch mit Whisky und ich habe sogar mal eine mir vorgebeugt und hatte dabei geraucht und meinen Whisky getrunken. Ich habe mich gefühlt wie ein Rockstar. Heute weiß ich es einfach besser. Aber damals war das so. Ja, nur dass sie einen Regenschirm benutzen würden, darauf habe ich bestanden. Er kramte es aus dem Nachtkästchen hervor, streifte es über, dann setzte sie sich auf ihn. Es waren Minuten der Leidenschaft, die Alex M.'s Leben auf den Kopf stellten und ihn unglücklich machten. Weil die Frau, mit der er Vollkontakt hatte, so behauptet Alex M., die Verhütung manipulierte und ihn belog. Jetzt ist er Vater wider Willen. So, und das passiert wahnsinnig vielen Männern. Es passiert wahnsinnig vielen Männern, dass sie für einen kurzen Moment der Freude ihr Leben lang unglücklich sind. Und das hatte ich ja auch in den vorangegangenen Videos thematisiert, die ich jetzt hier am Ende auch nochmal verlinken werde. Also, tja, wie konnte das passieren? Weiter geht's. Seit 3 Jahren beherrscht die, ihr seht es ja hier, diese Debatte, den Umgang der Geschlechter. Seit dem Skandal um Filmproduzent Harvey Weinstein, der seine Macht missbrauchte, um sich Frauen gefügig zu machen, oder dem amerikanischen Investmentbanker Jeffrey Epstein, der sich mit Geld und Einfluss ein ganzes Netzwerk junger Frauen aufbaute, die er offenbar nicht so nett behandelte und mutmaßlich sogar an hochrangige Freunde verlieh. Millionen Frauen haben in den vergangenen Jahren diesen besagten Hashtag geteilt und schilderten, wie sie von Partnern, Kollegen, Vorgesetzten schlecht behandelt, ausgenutzt oder auch anzügliche Bemerkungen oder durch anzügliche Bemerkungen in dem Vollkontaktbereich erniedrigt wurden. Fast immer sind Männer die Täter, doch was, wenn ein Mann, noch dazu einer, der alles andere als wehrlos ist, Opfer einer Vollkontaktintrige wird? Ich muss die Worte so ein bisschen austauschen. Ich würde gerne mein Mundwerk wirklich freien Lauf lassen, aber dann wird die Message möglicherweise eingeschränkt in ihrer Austeilung. Und deswegen muss man immer so ein, so ein Synonym-Eiertanz fliegen. Und ist schade, dass es so ist. Vielleicht ändert sich das sogar eines Tages mal. Ich würde davon sogar ausgehen, dass es vielleicht sogar eines Tages wieder locker gelassen wird und die freie Rede wieder auch wirklich frei sein kann, so wie einem der Schnabel gewachsen ist. Aktuell ist es noch nicht so. Aber dass solche Themen jetzt beispielsweise schon im Mainstream, also im Stern, thematisiert werden, finde ich schon gewaltig. Das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Mann, der auf eine attraktive Frau reinfällt, ist immer auch selbst schuld. Aber eine Frau, die darauf spekuliert, nicht weniger. Wäre das, was Alex M. schildert, einer Frau zugestoßen, müsste der Täter mit einer Haftstrafe rechnen. Und dann ist da natürlich die Frage der Glaubwürdigkeit. Alles geschah hinter verschlossenen Türen ohne Anwesenheit Dritter. Wer lügt? Wer sagt die Wahrheit? Ist dies vielleicht ein Einzelfall, der eine Lücke in der Rechtsprechung offenlegt, wohl gar zu einer Gesetzesnovelle führen könnte? Oder ist individuelles Unrecht schlicht unvermeidbar? Gut, jedem kann irgendwie was schieflaufen, was am Ende tatsächlich passiert ist, es war ja keiner dabei. Aber einer Frau glaubt man immer leichter als einem Mann. Und da ich schon gesehen habe, wie Männer wirklich, wie Männern von ihren Partnerinnen psychisch sowieso, aber auch physisch zugesetzt wurde, ist das für mich absolut nachvollziehbar. Also ich habe wirklich Frauen gesehen, die haben erwachsenen Unternehmern, die haben denen zwei Finger gebrochen. Ich habe Frauen gesehen, die haben Männern die Nase gebrochen. Ich habe Frauen gesehen, die haben mit ihren Partner mit Knien in die Rippen traktiert. Der hat mir gezeigt, danach war alles blau. Der war nicht in der Lage, sich gegen diese Frau durchzusetzen. Es gibt es. Alex M. Geschichte beginnt vor gut 2 Jahren. Er ist damals 27 und hat ein Profil auf der Dating-Plattform Bumble. Fotos zeigen ihn, wie er eine steile Felswand erklimmt, beim Zieleinlauf eines Marathons entspannt in einer Hängematte. Ein Typ, wie Barbies kennen. Markantes Kinn, breites Lächeln. Er gibt an, dass er die Natur liebt, gern kocht und bei offenem Fenster schläft, dass er gerade in Wirtschaftswissenschaften promoviert und 4 Fremdsprachen beherrscht. Es ist das Profil eines scheinbar makellosen jungen Mannes. Wer Alex M. kennenlernt, der stellt schnell fest, nichts davon ist gelogen. Ja, das scheint ein junger Mann zu sein, der also noch eigentlich eine großartige Zukunft vor sich hat, dem alle Türen noch offen stehen. Beherrscht dieser 4 Sprachen, promoviert in Wirtschaftswissenschaften, der hat auf jeden Fall die Möglichkeit, Geld zu verdienen und hat ein gewisses Potenzial, in dieser Gesellschaft was zu erreichen. Also gut, Alex M. Punkt bedeutet natürlich, die Namen sind anonymisiert, das heißt, sie haben einfach andere Namen genommen, um die Privatsphäre der Leute zu schützen. Macht ja auch Sinn. Die Frau, die er heute beschuldigt, kontaktiert ihn im Mai 2018, nennen wir sie Karin R. Hochgewachsen, schlank, blond, ihr Gesicht erinnert ein wenig an die frühe Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf. Also eine Frau, die auf ihren, na egal, lassen wir das weg mit den Doppelnamen, das soll hier nicht Thema sein. Karin R. ist zu jener Zeit 41, also 14 Jahre älter als Alex M. Er hat noch nie etwas mit einer älteren Frau gehabt und das wäre besser wohl auch so geblieben. Er ist gerade Single, reagiert zögerlich. Karin R. versichert, sie sehe noch sehr jung aus und habe ganz reine Haut. Sie treffen sich zum Spaziergang im Englischen Garten in München, stellen fest, dass sie auf dasselbe Gymnasium gegangen sind und sogar noch denselben Französischlehrer hatten. Das bietet Stoff für heitere Gespräche. So, und dieser Artikel ist so interessant, weil ich euch ja in meinen vorangegangenen Videos auch sagte, warum man die Finger weglassen sollte von Cougars und MILFs. Und das sind halt diese Frauen in diesem Alter und die haben, wie gesagt, Torschlusspanik. Bei denen ist es nicht 5 vor 12, bei denen ist es 5 nach 12. Es muss quasi jetzt in dieser Stunde geschehen, sonst tritt die Menopause ein oder sonst ist ihre Möglichkeit, Kinder zu bekommen, ein für alle Mal verschwunden. Das heißt, bei ihr ist es wirklich 5 nach 12. Die hat Stress. Die muss jetzt abschließen. Keine Sorge, ich bin sauber. Nach einer weiteren Begegnung einem Abendessen fliegt Karin R. in den Urlaub. Zu Zärtlichkeiten ist es bisher nicht gekommen. Anfang Juli ist sie zurück und meldet sich bei Alex M. Er schildert sie als sehr beharrlich. Sie habe unbedingt noch am selben Tag vorbeikommen wollen. Sie müssten auf einen bevorstehenden Geburtstag anstoßen und auf die Eigentumswohnung, die sie gerade gekauft hat. Karin R. ist nicht unvermögend, sie arbeitet bei einem deutschen Konzern, besitzt bereits eine Wohnung in Schwabing. Schließlich schickt sie Alex M. noch ein Foto, darauf kniet sie auf einer Strandliege, ihr Gesicht ist nicht zu erkennen, im Bild dominiert ihr Hintern. So, lasst euch davon nicht täuschen, deswegen, ich habe ja auch Freunde bei mir im Freundeskreis und das sind wahre MILF-Buster. Also die glauben, dass sie, also die haben das Gefühl, fühlen sich gut, ziehen da einen Benefit raus und ziehen da ein Feelgood raus, dass sie so viele MILFs basten und Cougars, also Frauen in diesem Alter. Nur, das ist für mich keine Leistung, weil das sind die verzweifelten Überbleibsel. Eine junge Frau, und deswegen sage ich immer wieder in meinen Videos, eine junge Frau ist natürlich auch gefährlich, wenn man da nicht mit dem richtigen Bewusstsein mit ihr umgeht. Auch die können Nachwuchs bekommen. Aber Frauen in diesem Alter, also junge Frauen wollen in der Regel noch keinen Nachwuchs bekommen, weil die sagen, okay, ich bin 18, mir steht noch alles, ich habe noch nicht genug gesehen. Ich will noch reisen, ich habe noch was vor, ich will möglicherweise Karriere machen. Das kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Wenn sie dann irgendwann Karriere gemacht hat und merkt, dass die Karriereleiter eigentlich nur ein Hamsterrad ist, dann ändert sich das alles und wird für den Mann sehr gefährlich. Aber solange sie noch 18, 19, 20, solange die noch so naiv sind und glauben, sie wollen noch irgendwie Karriere machen und sich selber finden und so weiter, sind die für den Mann eigentlich noch gut zu handeln. Im Alter von 41, die sind sehr gefährlich. Es gibt nichts Leichteres klarzumachen als eine MILF oder eine Cougar. Und in diesem Artikel wird wunderbar beschrieben und auch meine Meinung dazu nochmal unterstrichen und belegt, warum man die Finger von dieser Art Frau unbedingt lassen sollte. Auch gerade von älteren Frauen. Ja. Lesen wir mal weiter. Sie verabreden sich für 20 Uhr. Der weitere Verlauf des Abends geschieht, wie anfangs geschildert. Gut 15 Minuten dauert der Vollkontakt. Wie entschieden sie zunächst ein Regenschirm ablehnte und dass sie die ganze Zeit mit der Hand nachhalf, während sie auf ihm saß. Nach seinem Höhepunkt habe sie sich auf den Rücken fallen lassen, ihre Knie zur Brust gezogen und sei eine Weile einfach so dagelegen. Erst da entdeckte Alex M., dass er keinen Regenschirm mehr trug. Es lag auf dem Boden. Alles war so schnell gegangen. So, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wie gesagt, dass er Alkohol getrunken hatte, dass er sich hat gehen lassen quasi und hat sich nicht bewusst gemacht, was da passiert, war also völlig in diesem Dopaminrausch, in diesem Feelgood gefangen und hat nicht darüber nachgedacht, was macht die da mit ihrer Hand. Es fühlte sich einfach so gut an, dass er das einfach so hat geschehen lassen. Und jetzt stellt euch mal vor, wie schrecklich das ist, nachdem sie dann seine Ladung bekommen hat, dreht sie sich auf den Rücken, zieht die Knie zur Brust, damit er so richtig schön tief in sie reinläuft. Und dann ist doch eigentlich völlig klar, was die da in diesem Moment macht. Es ist absolut schrecklich, was diesem Mann passiert ist. Und deswegen ist diese Message, die wir hier an die Männer bringen, so unglaublich wertvoll. Ich habe damals nichts kapiert. Ich habe damals auch nichts kapiert mit 20, 25, war halt Alpha, aber ich habe halt auch nichts kapiert. Und er hat auch nichts kapiert, ich habe damals nichts kapiert, sagt er beim Gespräch in einem Studentencafé. Nicht, warum sie mir die ganze Zeit nachschenkte, während sie selbst nur an ihrem Wein genippt hat. Und auch nicht, was diese komische Position wie ein Maikäfer auf dem Rücken sollte. Gut, da wäre mir alles klar gewesen. Heute weiß ich, dass es befruchtungsfördernd wirkt. Zunächst habe ich aber ganz andere Sorgen gemacht. Ich hatte Angst, dass sie mich mit irgendwas angesteckt haben könnte. Sie meinte, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Sie sei sauber. Immer wieder, ich bin sauber. Seine Bitte, zur Apotheke zu fahren für die Pille danach, habe sie abgelehnt. Sie nehme die normale Pille. Dann hat sie sich angezogen, ihre Autoschlüssel geschnappt. Weg war sie. So, und jetzt nimmt die Katastrophe natürlich ihren Lauf. Bis 2016 war in Deutschland für ein Vollkontaktdelikt entscheidend, dass das Opfer durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben dem Täter schutzlos ausgeliefert ist. Dieses generationenalte Gesetz stellt kaum etwas vor dem unter Strafe, was wir in diesem Hashtag-Zeitalter als unerträglich empfinden. Dinge wie Grabschen, Anzüglichkeiten, das Ausnutzen einer Vorgesetztenstellung, um Vollkontakt zu erzwingen. Dann kam die Strafrechtsreform nach dem Prinzip Nein heißt Nein. Heute lautet § 177 StGB, wer gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person Vollkontakthandlungen an dieser vornimmt, wird mit Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Darunter kann auch das Entfernen eines Regenschirms gegen den Willen des Partners fallen. Ja, unbedingt, unbedingt. Natürlich ist das, das hat er nicht gewollt, weil er hat ja darauf bestanden, dass er diesen Regenschirm benutzt. Stealthing genannt, vom englischen Wort Stealth, List. In Berlin gab es vor 2 Jahren den ersten Stealthing-Prozess. Ein Polizist wurde erst zu 8 in der Revision dann zu 6 Monaten auf Bewährung und 3.100 Euro Geldstrafe verurteilt, weil er beim Vollkontakt mit einer jungen Frau heimlich den Regenschirm abzog. So ist natürlich auch nicht richtig. Wobei der Beamte noch Glück hatte, das Gericht hätte ihn ebenso wegen erzwungenem Vollkontakt verurteilen können. Durch das Eindringen des Mannes in den Körper der Frau gegen ihren erkennbaren Willen wäre die Voraussetzung dafür erfüllt gewesen. Nicht vom Stuhl fallen, du wirst Vater. An jedem Abend wusste Alex M. noch nicht einmal, was Stealthing ist. Er rief einen Freund an, um sich das Erlebte von der Seele zu reden. Am nächsten Morgen ging er zum Urologen, ließ sich auf Vollkontaktkrankheiten testen und ein paar Wochen später auf HIV. Das Ergebnis war negativ, die Affäre damit vergessen. Bis sich Karin R. nach gut 2 Monaten erneut bei ihm meldete. Es klang dringend. Sie traf sich im Literaturhaus. Alex M. fragte, was gibt's Neues? Sie zögerte nicht vom Stuhl fallen, halt dich fest, du wirst Vater. Danach musste ich erstmal vor die Tür, sagte Alex M., durchatmen. Als ich wieder rein bin, habe ich sie gebeten, über einen Schwangerschaftsabbruch nachzudenken. Aber das kam für sie nicht in Frage. Sie habe bereits einen Mutterpass und freue sich auf das Kind. In einer Mail am kommenden Tag schrieb sie, die Situation, die sich jetzt ergeben hat, ist weder ideal noch war sie geplant. Nichtsdestotrotz ist sie jetzt da. Es liegt in unserer Hand, wie wir die Sache gestalten, sagt sie. Und allein diese Aussage... die Situation, die sich jetzt ergeben hat, sie hat diese Situation geplant, sie hat sie umgesetzt, also sie hat den Plan umgesetzt und sie hat genau diese Situation herbeigeführt. Sie ist, wie ich zu meiner Ex immer schön gesagt habe, die Architektin dieses jetzt für den jungen Mann entstandenen Wahnsinns. Und das ist entstanden, weil er seinen Magic Stick nicht unter Kontrolle hatte, weil er das Red Pill Bewusstsein nicht hatte. Das ist bei diesen Frauen in diesem Alter, die können immer noch schwanger werden und bei denen ist es 5 nach 12. Das wusste er alles nicht. Und weil er das nicht wusste und er, ich sage mal, seine innere Anziehung für das jeweils andere, also für die Frau, für die Polarität, also für das jeweils andere Geschlecht, war es bei ihm so, dass er da nicht kalibriert war. Er hat sich von diesem gesellschaftlichen Frame quasi manipulieren lassen, dass ältere Frauen auch attraktiv sind. So, jetzt hat er diese 41-Jährige an seiner Seite, die wird er jetzt nicht mehr los. Und er wird in 10 Jahren, wenn er jetzt 27 ist, so ungefähr in meinem Alter sein, 37, das heißt ein frischer, junger Mann, normalerweise in seiner Prime. Was er jetzt aber an seiner Backe hat, ist diese Placke im Alter von 51 Jahren, die das mit ihm durchgezogen hat. Und die ihn jetzt bis ans Ende aller Tage, kriegt er die nicht mehr weg. Und die wird ganz schnell von einer MILF-Cougar zu einer GILF. Und er ist immer noch ein junger Mann. Und wenn man die dann zusammen sieht, also er wird natürlich mit ihr keine Beziehung haben wollen, das ist, denke ich mal, logisch, aber in irgendeiner Form wird er immer mit ihr, abgesehen vom Vollkontakt, verkehren müssen. Weil die haben ja jetzt dann ein gemeinsames Kind. Und das ist also absolut schrecklich, was die mit ihm gemacht hat. Und er wird die jetzt nie wieder los. Und wenn man die dann irgendwo zusammen hingehen sieht, zu irgendeinem Amt, irgendwas zu regeln, zum Arzt und so weiter, zur Schule, das passt ja gar nicht zusammen. Da wird man immer fragen, wer ist diese Oma und ist das ihr Sohn? Oder also auch der Mann, mit dem sie, dieser Alex M., wird man sich die Frage stellen, ob seine Frau eigentlich, oder die Frau, die mit der er dieses Kind jetzt unfreiwillig hat, ob die eigentlich seine Mutter ist. Also da ist vieles aus den Fugen geraten. Und Das hat man davon, wenn man dieses Red Pill-Bewusstsein nicht hat. Und deswegen teilt dieses Video oder teilt diesen Artikel mit euren Freunden. So, Alex M. beschuldigt Karin R., ihn als scharfe Soßenspender missbraucht zu haben. Er glaubt, sie habe während des Vollkontakts mit voller Absicht den Regenschirm abgezogen. Ihr Ziel sei von Anfang an gewesen, schwanger zu werden. Er ist überzeugt, dass sie im Internet gezielt nach dem perfekten Genpool gesucht hat, um sich mit 41 noch einmal den Wunsch zu erfüllen, Mutter zu werden. Es fühlt sich an, als hätte mir jemand meine Identität geraubt, sagt Alex M. Ein Teil meines Lebens, seit ich von der Schwangerschaft wusste, hatte ich Schlafstörungen. Ich habe meine Dissertation vernachlässigt, meine Freunde, mein Training. Wenn man so perfide reingelegt wurde, hinterlässt das eine lähmende Ohnmacht. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Also ich fühle wirklich mit diesem Mann. Er tut mir wirklich leid. Er wusste es nicht besser. Man muss ja da auch Verständnis für haben, sage ich mal, für den gewöhnlichen Blue Piller. Er weiß es halt einfach nicht besser. Seine ganze Erziehung, Prägungsphase und so weiter ist darauf hinausgelaufen, ihn seine Sicht zu trüben vor der Realität, anstatt ihm mal die Realität mitzuteilen. Und das ist natürlich logisch, sein Vater wird ein Beta gewesen sein, sein Opa wird ein Beta gewesen sein, diese ganze Betaisierung zieht sich durch die kompletten Generationen durch. Woher soll er dieses Wissen haben? Und das ist jetzt natürlich das Nächste, der erwachte Mann wie ich jetzt logischerweise würde mit einer solchen Frau oder überhaupt generell mit einer Frau keine Kinder mehr machen. Das ist eigentlich vorbei. Wie ich schon immer mal sagte, außer ich schaffe es wirklich, einen Frame zu schaffen, den ich komplett dominiere. Das ist für mich aber nur möglich, wenn ich absoluter Multimillionär werden sollte. 50 Millionen, 30 Millionen, 80 Millionen, dass ich mir wirklich eine Frau in einem Frame halten kann, so wie ich mir das vorstelle. Und dann könnte ich mir noch vorstellen, dass man das so macht. Dann habe ich natürlich eine Position der Macht, aus der ich nicht so leicht betaisiert werden kann. Und ich würde dann natürlich auch im internationalen Bereich Verträge machen, um das alles abzusichern. Bevor ich sowas alles gemacht habe, würde ich das gar nicht machen. Also erst den Vollkontakt und später gucken, erst schießen und dann fragen würde ich nicht mehr machen. Ich würde erst fragen, fixieren, planen, dominieren und dann würde ich sowas noch machen. Wenn ich das auf diese Art und Weise nicht machen kann, würde ich die Finger davon lassen. Der Stern hat versucht, Karin R. telefonisch zu den Vorwürfen zu befragen und dabei ausdrücklich betont, dass ihre Identität anonym bleibt. Karin R. bat um einen erneuten Anruf in 5 Minuten, dann erklärte sie, sie werde das Gespräch aufzeichnen und ihrem Anwalt übergeben. Sie ließ sich die Vorwürfe von Alex M. detailliert schildern, fragte mehrfach nach, weigerte sich jedoch Stellung zu nehmen. Tja, dann scheint ihr doch was dran zu sein, weil sonst hätte sie gesagt, das war überhaupt nicht so. Also wer nichts zu verbergen hat, redet auch ehrlich und schildert seine Sicht der Dinge. Wenn man sagt, ich will dazu so jetzt nichts sagen, dann ist das eigentlich schon der Beweis. Im Februar 2019 brachte Karin R. einen Sohn zur Welt. Ein Vaterschaftstest beseitigt ihren Zweifel. Wenig später kam das Jugendamt auf Alex M. zu, um Unterhalt für das Kind einzufordern. Bei seinem Einkommen als wissenschaftlicher Mitarbeiter, 2400 Euro netto, rund 350 Euro im Monat, die er zu zahlen hat. Der Betrag steigt mit seinem Verdienst. Und da hat er ja natürlich noch ein gewaltiges Potenzial, weil er scheint ja die Möglichkeit zu haben, mehr zu verdienen. Der Betrag steigt mit seinem Verdienst. Außerdem verlangt Karin R. private Krankenversicherung, Karin R.'s private Krankenversicherung, dass er die Beiträge für das Kind übernimmt, etwa nochmal 160 Euro im Monat, und er sollte für Zusatzbehandlungen während der Schwangerschaft aufkommen. 12 Monate nach der Geburt des Kindes hatten sich die Ausgaben auf ziemlich genau 6.250 Euro summiert. Dass Karin R. finanziell wesentlich besser gestellt ist, spielt bei den Forderungen keine Rolle. Sie hat Elternzeit genommen, ist vorübergehend ohne Einkommen durch ihren Arbeitgeber. Als Alex M. dem Jugendamt seine finanzielle Situation darlegt, war der einzige Rat: Setzen Sie am besten gleich ein zweites Kind in die Welt, das reduziert den Unterhalt für das erste. Bis zum 3. Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes hat Karin R. sogar das Recht, von Alex M. Unterstützung für sich zu verlangen. Im Bürokratenjargon heißt es, diesen Anspruch geltend zu machen, obliegt der Mutter. Sie hat noch nicht entschieden. Zahlen und schweigen Sie. Dass ich Unterhalt zahlen muss, habe ich ja längst akzeptiert, sagt Alex M. Der Gesetzgeber lässt auch keinen Spielraum. Das Kindeswohl steht vor über allem. Vor dem Münchner Landgericht wurde ein Vater zur Unterhaltszahlung verurteilt, dessen Ex-Frau seine Unterschrift fälschte, um sich mit seiner eingefrorenen scharfen Soße befruchten zu lassen. Womit sich Alex M. dagegen nicht abfinden will, sind die Mauern, gegen die er rennt, wenn er seine Geschichte erzählt. Mir scheint, unsere Gesellschaft und unsere Gesetze sind nicht dafür gemacht, dass bei Vollkontaktmissbrauch auch einen Mann treffen kann. Ich fühle mich total alleingelassen. Das kann ich verstehen. Kann ich absolut verstehen. Gut, ich will an dieser Stelle einen Punkt machen. Ich will es nicht zu lang machen. Ich werde hier, wie gesagt, diesen Artikel hier unten verlinken, sodass ihr euch das selber mal durchlesen könnt. Also ich danke euch nochmal, dass ihr das mit mir geteilt habt. Das unterstreicht nochmal genau, was ich auch sage. Wie gefährlich das ist, mit Frauen in diesem Alter Vollkontakt zu haben. Oder wie gefährlich Vollkontakt generell ist, wenn man da nicht absolut unter Kontrolle das Ganze hat. Wenn man nicht den Frame komplett dominiert. Und Alkohol zu trinken ist da nicht unbedingt förderlich. Das senkt einfach das Bewusstsein für die Gefahr. Und die Risikobereitschaft steigt mit Alkohol. Deswegen soll man ja auch unter Alkohol auch kein Auto fahren. Das ist ja logisch. Und sollte auch alkoholbedingt von Vollkontakt absehen. In jungen Jahren, wie gesagt, ich habe das selber genossen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte Glück, mit meinem heutigen Wissen kein Tropfen in Kombination mit so einer Pflaume hier bei mir zu Hause. Auf gar keinen Fall. Ich dominiere komplett den Frame, ich dominiere komplett die Partnerin. Nur auf diese Art und Weise findet das bei mir statt. Und alles andere findet nicht statt. Und deswegen kann ich nur noch mal unterstreichen, Finger weg von Milfs und Cougars. Ihr werdet sie nie wieder los. Wie gesagt, ich bitte euch, diesen Artikel oder das Video auch gerne, wenn ihr möchtet, mit euren Freunden zu teilen, damit wir so viele junge Männer wie möglich von diesem Schredder wegkriegen. Von diesem Laufband, dieses Fließband, das die einen nach dem anderen in den Schredder bringt. Und dann ist man natürlich... Ja, dann seinen eigenen Weg noch zu gehen, wenn man so von der Frau in Kombination mit der Rechtslage um seine Ressourcen erleichtert wird. Es ist wirklich grausam. Und dann diese Frau permanent, die das mit einem gemacht hat, permanent noch, also an diese Frau zahlen zu müssen, mit dieser Frau dann ein Kind zu haben und sich von dieser Frau im Anschluss noch die Welt erklären lassen zu müssen, ist wirklich grausam und sollte keinem Mann passieren. Und deswegen bitte ich euch, diese Information wirklich zu verbreiten. Und ich danke euch auch nochmal für diesen Artikel. Männer, ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Fallt nicht auf Milfs und Cougars rein und auch erst recht nicht auf Gilfs. Finger weg davon. Lernt euren Magic Stick zu kontrollieren und dann ist man auch in der Lage, wirklich seinen eigenen Weg zu gehen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als diesen Drang zu haben oder beziehungsweise die Kontrolle zu verlieren. Einfach die Kontrolle zu verlieren und sich dann in so einer Situation wiederzufinden für 15, 20, 30 Minuten Spaß. Es ist unglaublich. Männer, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich wieder wie auf eure Daumen hoch, auf eure Kommentare und auf eure Abos und wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!